Book 2 38 38 38 Die Taxi Im Taxi Im Taxi Tolong, Anda telpon Taxi. Rufen Sie bitte ein Taxi. Rufen Sie bitte ein Taxi. Berapa biayanya untuk sampai ke stasiun? Was kostet es bis zum Bahnhof? Was kostet es bis zum Bahnhof? Berapa biayanya untuk sampai ke bandara? Was kostet es bis zum Flughafen? Was kostet es bis zum Flughafen? Silahkan jalan lurus saja. Bitte geradeaus. Bitte geradeaus. Dari sini, belok ke kanan. Bitte hier nach rechts. Bitte hier nach rechts. Di pojokan sana, belok ke kiri. Bitte dort an der Ecke nach links. Bitte dort an der Ecke nach links. Saya sedang terburu-buru. Ich habe es eilig. Ich habe es eilig. Saya punya waktu. Ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Tolong Anda lebih pelan berkendara. Fahren Sie bitte langsamer. Fahren Sie bitte langsamer. Tolong berhenti di sini. Halten Sie hier bitte. Halten Sie hier bitte. Silahkan Anda menunggu sebentar. Warten Sie bitte einen Moment. Warten Sie bitte einen Moment. Saya akan segera kembali. Ich bin gleich zurück. Ich bin gleich zurück. Tolong ambilkan bon saya. Bitte geben Sie mir eine Quittung. Bitte geben Sie mir eine Quittung. Saya tidak punya uang kecil. Ich habe kein Kleingeld. Ich habe kein Kleingeld. Ini benar. Sisanya untuk Anda. Es stimmt so. Der Rest ist für Sie. Es stimmt so. Der Rest ist für Sie. Antarkan saya ke alamat ini. Fahren Sie mich zu dieser Adresse. Fahren Sie mich zu dieser Adresse. Antarkan saya ke hotel saya. Fahren Sie mich zu meinem Hotel. Fahren Sie mich zu meinem Hotel. Antarkan saya ke pantai. Fahren Sie mich zum Strand. Fahren Sie mich zum Strand.